Der Iran twittert Morgenluft, so schreibt es Hajo Schumacher heute in der Welt und verweist auf die wichtige Rolle von Kurznachrichten, SMS also und Twitter in dem System im Internet, das Kurznachrichten an alle quasi übers Internet verbreitet und auch die Bedeutung, die soziale Netzwerke spielen, wie Facebook, die anstelle der zensierten Medien die Opposition vernetzen. Früher konnten Regimes die Medien komplett zensieren, jetzt macht die Technik das fast unmöglich. Wie wichtig diese Gegenöffentlichkeit ist, das wollen wir jetzt von Katayoun Amirpour erfahren. Sie ist Islamwissenschaftlerin und Autorin und mit ihr bin ich jetzt telefonisch verbunden. Ich grüße Sie. Hallo. Die ausländischen Medien werden in der Berichterstattung stark eingeschränkt, können sich also nicht mehr so gut bewegen. Das ist immer der Moment, wo eine Gegenöffentlichkeit entsteht. Früher war das manchmal die Literatur, heute läuft das über Internet und Mobilfunk. Welche Rolle spielen diese beiden technischen Möglichkeiten jetzt, um die Opposition im Iran zu vernetzen? Eine sehr, sehr große. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum man dann Mobilfunk so stark gestört hat in den letzten Tagen, dass es kaum noch möglich ist, sich in Iran über Handys zu verständigen, beziehungsweise auch von hier aus auf Handys anzurufen. Das wird wirklich massiv gestört. Dazu ist das Regime in der Lage. Das ist schon seit letzter Woche Mittwoch so. Also praktisch zwei Tage vor den Wahlen hat man das schon mehr oder weniger ausgeschaltet. Was aber noch sehr gut funktioniert, ist natürlich das Internet. Und über das Internet kann man sich von hier aus sehr gut informieren über das, was in Iran passiert. Es gibt Google Groups beispielsweise, wo man von hier, wenn man des Persischen mächtig ist, lesen kann, was die Leute sich dort alles zuschicken, wo Verabredungen getroffen werden, wann man wo demonstrieren geht, wo die ganzen neuesten Mitteilungen reingestellt werden. Also das Internet spielt nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle. Wie groß ist eigentlich diese Internetgemeinde im Iran? Man denkt ja immer, das bezieht sich nur auf die Hauptstadt Teheran. Da war die Rede von 4000 Internetcafés immerhin. Das ist ja eine ganze Menge. Wie groß ist die verbreitet im ganzen Land? Die ist sehr, sehr verbreitet. Also es gibt und auch in den anderen großen Städten, und Iran ist eine sehr, sehr städtische Gesellschaft. 70% aller Iraner leben in Städten. Auch dort gibt es jede Menge Internetcafés und auch in den kleineren Orten, auch dort findet man Internetcafés. Es gibt Zahlen, die sprechen von 28 Millionen Iranern, die Zugang zu Internet haben. Das sind wirklich ganz gewaltige Zahlen, mit denen wir da kalkulieren. Spielte das Internet auch schon in der Wahlvorbereitung und im Wahlkampf eine Rolle? Also nicht bloß von der Opposition, auch seitens der Regierung? Ja, also man muss sagen, es bloggen wirklich alle. Es bloggen Präsidentenberater, es bloggen die Reformkandidaten, aber auch der amtierende Präsident Mahmoud Ahmadinejad hat einen eigenen Weblog und führt da so eine Art Internet-Tagebuch und schreibt dort, wie wunderbar er das Land führt und wie beliebt und begehrt er bei der Bevölkerung ist. Also alle Leute nutzen dieses Medium für sich und in ihrem Sinne. Bekommt er eigentlich Antworten? Ja, auch dort gibt es dann Kommentare und Zuschriften, aber ich würde mal annehmen, dass da die eher negativen da sofort rausgefiltert werden. Aber auch beispielsweise sowas wie YouTube hat sich ja gezeigt, ist unglaublich wichtig, sowohl in dieser Wahlvorphase gewesen zur Mobilisierung, wo die ganze grüne Welle, die es sich entwickelt hat in Iran, also die Leute, die für den Herausforderer Mousavi eintraten und stimmen wollten, die haben sich ja im Wesentlichen übers Internet vernetzt. Und was da passierte in Teheran, das bekam man hier vor allem über YouTube mit, über die ganzen kleinen Filmchen, die ins Netz gestellt wurden. Und wenn man dann den Begriff grüne Welle auf Persisch googelte, dann bekam man jeden Tag Unmengen von kleinen Filmchen und Bildern. Und jetzt ganz genauso auch diese ganzen Straßenschlachten, die zu denen es gekommen ist in den letzten Tagen. Das konnte man ja am ehesten noch über diese Filme nachvollziehen, die dann Leute, die teilgenommen haben an den Demonstrationen, ins Netz gestellt haben, weil man eben den ausländischen Journalisten gesagt hat, sie dürfen da nicht filmen. Was ist aktuell das Thema, das die Blogger-Szene und das die Internetnutzer im Iran am meisten interessiert? Also gestern und heute hatte ich den Eindruck, es ging um die Zahlen, die Opposition verbreitet, wie viel da gefälscht worden ist. Da ist ein angebliches Dokument aufgetaucht. Das wird im Moment recht heiß diskutiert. Also da steht drauf, dass das Innenministerium zuerst ganz andere Zahlen herausgegeben habe, aus denen hervorgegangen ist, dass Mousavi der absolute Wahlsieger ist. Und das kam jetzt als Dokument an über diese Google Group. Danach schreiben dann alle möglichen Leute, das Dokument ist eindeutig falsch. Das kann so überhaupt gar nicht gewesen sein. Wer sollte auch ein Dokument über so etwas, über so eine Wahlfälschung praktisch haben und sie dann auch noch ins Netz stellen und so. Also das war gestern etwas, was sehr heiß diskutiert wurde. Aber es gibt da verschiedene Themen. Es gab dann auch ein Gerücht beispielsweise, wie die ganzen Sicherheitskräfte, das sind alles keine Iraner, sondern das sind Libanesen, denn Iraner würden ja nicht auf Iraner einschlagen. Also es gibt da ganz verschiedene Sachen und ständig geht es hin und her, ob das nun stimmt oder ob das nicht stimmt. Also als wirkliche Quelle kann man auch nicht sagen, dass es unglaublich überzeugend ist. Nun haben Sie schon das Wort genannt, Gerücht. Es werden ja unglaublich viele Informationen verbreitet über Twitter, über diesen Kurznachrichtendienst, über SMS. SMS, über das Internet, über Blogs. Wie lässt sich denn überprüfen, was nun stimmt und was nicht? Also es ist wirklich unglaublich schwierig, muss man sagen. Man kommt auch kaum hinterher, das alles zu lesen, beziehungsweise die ganzen Gegenstellungnahmen und Gegenreaktionen. Das ist extrem schwierig, das gegenzuchecken. Man kann da wirklich nur Vermutungen anstellen und hoffen, dass es zum Teil verlässlich ist, es gegeneinander abwägen, was einigermaßen noch wahrscheinlich ist. Aber ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da durchzublicken, was stimmen könnte. Nun ist diese Internetgemeinde, der wird immer unterstellt, sie hätte eine Schwarmintelligenz und so eine Art Selbstkorrektur. Meinen Sie, wir kommen da irgendwann dahin, dass wir dann tatsächlich wissen, was passiert ist, weil da eben immer wieder korrigiert wird von einer großen Menge von Menschen von überall her aus dem Iran? Nun ja, es hat tatsächlich den Einschein, dass diese Selbstkorrektur jetzt permanent greift. Also das sind eben dann die ganzen Leute, da wird beispielsweise ein Bild ins Netz gestellt, wo es heißt, Khatami sei gefangen genommen worden. Das ist der ehemalige Präsident und einer der wichtigsten Reformer. Dann kommt aber auch ganz, ganz schnell dahinterher die ganze Meldung und sagen, nein, das Bild ist alt, das ist von da und da und da. Also wenn man sich da wirklich hinterklemmt und immer ganz, ganz viel mitliest, dann greift diese Selbstkorrektur und man kann es, glaube ich, einigermaßen nachvollziehen, was da passiert. Aber es ist natürlich immens aufwendig und sehr, sehr schwierig, weil natürlich keine Informationen wirklich abgesegnet sind. Also. Sie haben schon erzählt, dass Ahmadinejad selber einen Blog schreibt. Nun haben wir den Iran immer als Mullah-Regime vor Augen. Wie reagiert denn die Geistlichkeit auf diese neuen Medien? Nutzen die auch? Die Geistigkeit hat sich schon vor Jahren eingestellt auf diese neuen Medien. Es gab schon vor 10 Jahren riesige Computerzentren in der Theologenstadt Rom. Da hat man damals schon den Koran beispielsweise ins Netz digitalisiert und hat ihn so ausgerüstet, dass man das nach Suchwörtern ausrufen kann. Ganze Koran-Kommentare. Also da denken wir wirklich immer, Mullah assoziieren wir immer mit Steinzeit, aber das ist nun ganz und gar nicht so. Die haben sich in diesem neuen Medienzeitalter hervorragend eingefunden, schon seit längerem. Also auch für Wissenschaften ist es unglaublich spannend, was da alles vorliegt und was man im Internet alles finden kann an Informationen. Und also das ist ein völlig falsches Bild, was wir da haben. Was erwarten Sie für den heutigen Tag im Iran? Sie sind ja da immer gut vernetzt. Nun, es haben sich weitere Demonstrationen angekündigt, obwohl der Oppositionsführer Mousavi, wie schon gestern gesagt hat, wer demonstrieren geht, begibt sich in Lebensgefahr. Aber seine Anhänger haben gesagt, dass Demonstrationen weiter stattfinden werden. Und ich denke wohl, das wird passieren. Und diese Gegenöffentlichkeit wird sich über Internet und Mobilfunk wieder vernetzen. Katalin Amirpour war das über die Rolle der Gegenöffentlichkeit im Iran. Herzlichen Dank für das Gespräch. Deutschland.